NDR3 Abendstudio. Heute Abend möchten wir Ihnen in einer Ursendung ein neues Hörspiel von Diana Kempf vorstellen. Aller Tage Abend. Die Autorin, die in Ammerland am Starnberger See lebt, ist vor allem als Lyrikerin bekannt geworden. Das Stück, das Sie nun hören, ist ihre vierte Arbeit für das Radio. Die äußere Situation des Spiels scheint klar. Drei Männer, zwei Junge und ein Alter, teilen sich seit 7 Jahren dieselbe Gefängniszelle. Trotzdem bleiben die Geschehnisse, die sie aus ihrer Erinnerung erzählen, im Halbdunkel. Eine geheimnisvolle Spannung liegt über dem trostlos gleichförmigen Ablauf ihrer Tage. Aller Tage Abend. Hörspiel von Diana Kempf. Wie lange sind wir jetzt schon hier? Immer noch 7 Jahre. Und wie viele Tage? Du musst es wissen. Du hast die Striche eingeritzt. Sie sind nur noch im Sommer zu erkennen. Ich zähle sie auch nicht mehr jeden Tag. Für mich ist jede Jahreszeit der anderen gleich. Im ewigen Grau verwischen sich die Farben. Nur Rot kann ich noch unterscheiden, wenngleich es nicht das Rot von damals ist. Blut, Mohn, Zinnober, Tollkirsche, Purpur, Kardinal. Und keines gleicht dem anderen. Wie sich kein Auge gleicht bei 1000 Bläuen. Nur eins ist uns geblieben. Das fette Ziegelrot. Das Karmesinrot unserer Mauer. Erzähl etwas. Ich kann euch nicht mehr unterhalten. Du hast es früher oft getan. Und gern. Ich habe gesprochen, damit die Zeit vergeht. Sie ist vergangen. Sie wäre nicht so schnell vergangen ohne die Geschichten. Keiner hat dir so zugehört wie wir. Du hast es selbst gesagt. Wie sieht es draußen aus? Tiefblau. Verwaschenes Violett. Schon Abend. Vorabend. Vorabend ist es immer schwierig. Nicht schwieriger als vor morgen. Fangt ihr schon wieder an zu streiten? Du willst uns ja nichts mehr erzählen. Ich sagte, dass ich euch nicht unterhalten kann. Früher hast du auch oft nicht reden wollen. Dann warst du plötzlich mitten in der Geschichte und wir mit dir. Früher war früher. Wie sieht es draußen aus? Langsam wird es dunkel. Wie langsam? Der Baum hat sich geschwärzt. Das Blau steht ausgeglichen. Es ist der Augenblick des Zögerns vor der Nacht. Steig auf den Stuhl. Was siehst du? Nicht sehr viel mehr, als ich dir eben sagte. Es ist unmöglich, vom erhöhten Standpunkt aus nicht mehr zu sehen, als von unten durch das Gitterfenster. Sind die Scheinwerfer eingeschaltet? Die Mauer strahlt beinfarben. Der von der anderen Seite überhängende Zweig wankt leicht im Wind, neigt sich nach links. Vom Ziegel, der an der rechten Seite beschädigt ist, abwärts. Bis dort, wo eine hellere Färbung die unteren Steine tönt. Bald werden sie den Zweig abschneiden. Wir werden wieder warten müssen, bis sich ein neuer zeigt. Wir werden seinem Wachstum zusehen, bis sie ihn entfernen. Dann wieder auf einen neuen warten. Und so fort. Es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Wie sollen wir bloß die Zeit hinbringen bis dahin? Genauso wie bisher. Von jedem wunderschönen Morgen bis in die wunderschöne Nacht ein einziges Abzählen der Sekunden, in denen nichts geschieht. Wieso? Es klirrt der Schlüsselbund, die Teller werden reingereicht, wir löffeln unsere Suppe. Diesen Fraß. Dann sprechen wir vom Aufstand. Bis zum Nachmittag. Von einem ehemaligen Aufstand. Einer ist ausgebrochen. Einer hat sich widersetzt. Das hat keinen Sinn. Was tun wir jetzt? Dasselbe wie gestern. Was haben wir gestern getan? Dasselbe wie vorgestern. Es muss doch etwas geben, das wir nicht ausprobiert haben. Denk drüber nach, fällt dir nichts ein? Euch fällt doch nie was ein. Wenn du uns nichts erzählst... Diese zwei Dummköpfe. Tagtäglich dasselbe Spiel. Etwas angeblich Neues zu ersinnen, das uns die Zeit vertreiben könnte. Die Zeit. Gegenstandslos geworden nach diesen Jahren. Ebenso gegenstandslos wie das Warten. Denn warteten wir noch, wäre kein Tag mehr zu ertragen. Ohne die immerwährende Frage, ob unsere Sache, die längst verloren scheint, nicht doch noch eine Wendung nehmen könnte. Unsere Sache. Ist es schon dunkel? Beinahe. Entsetzlich. Du könntest dich langsam dran gewöhnen, dass es dunkel wird. Im Sommer ist es leichter. Doch dieses matte Licht kann man kaum noch als Licht bezeichnen. Eher als verhindertes Dunkel. Besser als gar kein Licht. Stell dir nur vor, es gäbe keines mehr. Nicht Sommers, Winters, kein Geräusch. Geräusch. Wenn ich die Luft anhalte, höre ich den eigenen Herzschlag. Es schreit auch niemand mehr. In letzter Zeit. Anscheinend keine Neuzugänge. Oder eine Verschärfung der Haft. Das hätte uns nicht abgehalten. Früher. Und hat es uns etwas genützt? Sie sind gescheiter, versuchen gar nicht erst, sich noch zu wehren. Gescheit vielleicht. Denk nicht dauernd darüber nach. Doch darauf kommt man erst im Lauf der Zeit. Sie kommen eben früher drauf. Ja, und? Straferlass. Ist das denn nichts? Vermutungen, für die wir keinerlei Beweise haben. Und wie erklärst du dir dann diese Stille? Du glaubst doch nicht, dass man sich willenlos abführen lässt und höflich seine Zeit abwartet, ohne laut zu geben, ohne Klopfzeichen. Hör auf. Es ist doch seltsam, dass keine mehr zu hören sind. Hört auf. Warum soll man das nicht bereden? Weil es zu gar nichts führt. In unserer Lage sind Vermutungen gefährlich. Das sagst du immer. Aber? Nichts. Du warst es doch, der wochenlang auf diese Zeichen hörte. Wir durften nichts mehr sagen. Jedes Wort hätte sie übertönen können. Das ist schon lange her. Wir konnten sie auch nicht recht verstehen. Wir haben sie gehört und sie erwidert. Hör auf! Irgendwann werde ich ihm sagen, was ich von ihm halte. Irgendwann, wenn ich ihm geholfen habe, seine Suppe auszulöffeln, sage ich es ihm. Wir tun unser Möglichstes, ihm die Augen zu ersetzen, aber er straft uns. Als ob es nicht schlimm genug wäre. Die Schritte. Die immerwährenden Schritte. Den Wächter bekommen wir nie zu Gesicht. Der uns das Essen bringt, ist ein anderer. Samstags und sonntags wieder ein anderer. Anfangs dachte ich, wie kann man sich nur zu so etwas hergeben? Aber wer weiß. Wie sieht es draußen aus? Es ist dunkel. Warum setzt du dich nicht? Kann die ganze Nacht noch sitzen oder liegen. Gestern bist du die ganze Nacht hin und her gegangen. Du musst nicht denken, dass man das nicht hört. Auch wenn du schleichst auf deinen stinkenden Socken. Ich werde mich bemühen, liegen zu bleiben. Bemühe dich nicht. Die Schlaflosigkeit macht mich verrückt. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Von dort nicht mehr zurück. Das Unscheinbarste wird zum Wichtigsten. Das Wichtige zersplittert in scharf geschnittene Bilder, die hinter Augenwänden Kreise ziehen. Ist es denn wirklich völlig dunkel? Ja. Bald wird es länger hell sein. Was für ein Trost. Einmal hatte er Augen. Unheimlich fast. Nicht das Geringste entging ihm. Wir alle haben ihn gefürchtet wegen dieser unerbittlichen Wahrnehmungsfähigkeit. Kein Wunder, dass wir taten, was er verlangte. Und gerne taten. Immer gelang es ihm, uns zu überreden, wenn uns die Sache zu gefährlich schien. Er lehrte uns, dass wir keinen Lohn erwarten dürften, dass wir der Sache dienten und nur der Sache. Hätte mir damals jemand gesagt, ich würde jahrelang mit ihm in einer Zelle sitzen. Als unverdientes Glück hätte ich es empfunden. Willst du uns wirklich nichts mehr erzählen? Ihr kennt das alles schon. Das macht doch nichts. Erzähl es noch einmal. Ein bisschen anders nur. Und schon wäre es eine völlig andere Geschichte. Es gleicht sich alles bis aufs Haar. Kein Grund, um aufzuhören. Mich langweilen die Geschichten. Welche? Alle. Du hast nur einen schlechten Tag. Wir alle haben schlechte Tage. Schlechte Jahre, schlechte Jahrhunderte. Ein Grund mehr zu erzählen. Von anderen Zeiten. Es gab nie andere Zeiten. Es gibt doch nur die Zeit. Hätten wir damals nicht... So hätten wir etwas anderes getan. Wir wären ihnen nie entkommen. Alles war darauf angelegt, von vornherein. Wir haben uns nur die Möglichkeit geschaffen, in eine lange Ruhe einzutreten. In eine endgültige. Das ist noch nicht gewiss. Warum kommt niemand mehr, uns zu befragen? Wir sind schon lange nicht mehr interessant. Alles geht seinen Gang. Draußen. Bloß hier nicht mehr. Sie haben uns vergessen. Abgeschrieben. Sie zählen uns zum alten Eisen. Darum das Gnadenbrot. Es ist viel einfacher, uns festzuhalten. In sicherer Verwahrung, bis wir verfaulen. Als uns zu rehabilitieren. Warum sollten Sie? Wir sind doch schuldig. Wir sind es nicht. Wir sind es und wir sind es nicht. Ist das nicht jeder? Mehr oder weniger. Sind wir es weniger oder mehr? Die Frage, so wie du sie stellst, kommt viel zu spät. Zu früh. Du weißt doch immer eine Antwort. Nein, ich weiß keine mehr. Und will auch keine wissen. Was ihr für Antworten gehalten habt, war nichts als der Versuch, etwas zu klären für mich selbst. Nämlich Fragen zu stellen, die sich aus meinen falschen Antworten ergaben. Du hast getan, was du für richtig hieltest. Richtig ist immer falsch. Es zeigt die Richtung an. Und jede Richtung ist ja immer falsch. Das hast du früher auch gesagt. Ich habe alles schon gesagt. Versteckst dich hinter deinem Schweigen. Ja und nein. Ihm ist nicht beizukommen. Er filtert seine Worte aus, sodass am Ende das Allgemeine bleibt, das immer wieder sich am Nebulösen nestet. Wo bist du gerade? Im Dunkel. Am liebsten würde er unsere Gedanken kontrollieren. Wo bist du gerade? Kaum ist einer einen Augenblick abwesend bei sich, stellt er uns diese Frage, als könnte er es nicht ertragen, dass wir woanders sind. Und du, woran denkst du? Nichts Besonderes. Das stimmt nicht, sonst würdest du nicht so unruhig hin und her gehen. Ich denke an den Mann, der diesen Ausbruch wagte. Ich denke immer an ihn um diese Zeit. Solange bis ich einschlafe, dann nehme ich ihn mit hinüber in den Traum. Das Einzige, was ich hier gelernt habe, ist, meine Träume zu steuern. Ich werde zu ihm, wenn ich es will. Natürlich gelingt dein Ausbruch. Manchmal. Meistens komme ich bis zur Mauer. Und drüben sind Rufe zu hören. Das Seil baumelt vor mir, ich muss es nur ergreifen. Ich starre auf die Steine, auf dieses fettige Karmesin und kann mich keinen Schritt bewegen. Lachen hinter der Mauer. Davor ein Strick in Augenhöhe, schwankend. Angenommen, es gelänge dir, die Mauer zu überwinden. Dann wäre ich frei. So frei wie der, der sich verrannte. Die Mauer sprengen. Was für eine kindische Idee. Immerhin hat er ein Loch darin zurückgelassen. Zwei. Das andere war in seinem Kopf. Beziehungsweise in den zersprengten Resten der Hirn, die an der Mauer klebten. Als man das Loch zukleisterte. Wies diese Stelle eine hellere Färbung auf. Von hier aus immer noch erkennbar. Wer weiß, ob wir uns das nicht einbilden. Nur weil wir wissen, wo die Stelle ist, glauben wir sie immer noch zu sehen. Wahrscheinlich hat der Stein schon längst die alte Farbe angenommen. Wenn es so wäre, wäre es egal. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Etwas, das einmal geschah, hat eine kurzfristige Veränderung bewirkt, die sich jedoch im Laufe der Zeit dem alten Zustand wieder angenähert hat und muss somit als Nichtveränderung bezeichnet werden, da weitere Ereignisse ausgeblieben sind. Auch wenn im Endeffekt nichts davon bleibt, nichts Sichtbares. Es ist geschehen. Ist das nicht genug? Nein. Wenn sich die ganze Mauer allmählich erhellen würde, dann vielleicht. Du verlangst zu viel. Ich habe nicht mehr so viel Zeit wie ihr. Du willst die Änderung erleben. Die bloße Möglichkeit genügt dir nicht. Hätte mir die Möglichkeit genügt, so säßen wir bestimmt nicht hier. Im Augenblick ist abzuwarten. Aus deinem Stoff sind Zaudernde gemacht und ausgerechnet du träumst von dem, der ausgebrochen ist. Es ging ihm nicht darum, selbst zu entkommen. Nur einen Augenblick, eine Sekunde, die Illusion des Übergangs. Wir müssen uns damit abfinden, dass unsere Sache verloren ist. Ist sie denn noch unsere Sache? Ist sie nicht längst zu einer anderen geworden, der andere nachgehen? Nur wir wissen nichts davon. Sie haben uns verraten. Sag das nicht. Du könntest ihnen Unrecht tun. Und wenn es so wäre, kann ich mich immer noch entschuldigen, falls wir sie jemals wieder zu Gesicht bekommen sollten. Was haben sie nicht alles versprochen? Die Türen einzurennen, den Chef persönlich zur Rechenschaft zu ziehen, diesen Herrn... Nenn seinen Namen nicht. Warum denn nicht? Ich sag dir, lass es sein. Geduld, Geduld. Wir dürfen jetzt nichts übereilen. Der Zeitpunkt ist nicht günstig. Als hätte es jemals einen günstigen Zeitpunkt für uns gegeben. Du musst dir sagen, dass du schuldig bist und eine gerechte Strafe hier verbüßt. Irgendjemand erklärt irgendjemanden für schuldig und er ist es. Nur aufgrund dieser Erklärung. Daran hat sich nichts geändert. Wird sich nichts ändern. Und wieder diese allgemeine Pose, um von sich abzulenken. Hat er nicht seinen Sohn auf dem Gewissen? Letzten Endes... Hilfst du mir bitte mit der Decke? Ich komme nicht allein damit zurecht. Ja, natürlich. Ist es so gut? Ich danke dir. Ich danke dir. Wie er das sagt. Mit diesem Unterton der Macht, den alle Hilfsbedürftigen anschlagen, um uns abhängiger von ihnen zu machen, als sie es von uns sind. Und er spielt den Sohn, spielt ihn seit dessen Tod. Er kriegt noch immer die Rolle seines Freundes, der in der Übermacht des Vaters nur erstickte. Es ist mir unbegreiflich. Die Schritte. Immer diese Schritte. Der Takt, der uns die Zeit zerschneidet. Gemessen an den Wanderungen, die wir unternehmen, muss der da Kilometer täglich schaffen. Es klingt nicht so, als ob er wüsste, was er tut. Heute scheint ein anderer Dienst zu haben. Vielleicht hat er nur neue Schuhe an. Es ist der Klang von Stiefeln. Klang. Das Geräusch von Mörderschritten. Damit will ich vergessen, wo wir sind. Könnte man sich nur sein Gesicht vorstellen. Gesicht? Ein Klumpen Fleisch mit hellen Mörderaugen. Er wäre jederzeit bereit, uns zu erschießen, wenn er nur dürfte. Ach, was? Er ist der Wächter, ist das nicht genug? Ich habe ihn nie gesehen. Nie gesprochen. Denn doch, so kann ich ihn nicht wiedererkennen an seinem Schritt. Es könnte sein, dass er uns schon mal die Suppe brachte. Durchs Loch hereinschob. Schweigend. Unerbittlich. Einen gibt es, der freundlich ist. Kein Wunder bei deiner Höflichkeit. Ich danke Ihnen sehr. Als hätte er dir ein Geschenk gemacht. Verlogener Hund. Es ist das Los der Zögernden, höflich zu sein, mein Sohn. Mein Sohn. Seit wann denn das braucht er jetzt zwei? Wie mild die Stimme jetzt am Abend klingt. als wäre er ganz plötzlich mit dem Tag versöhnt. Könnte eingebettet in die Dunkelheit aufleben, sich fallen lassen ins Vergessen. Was immer gegen morgen ihm Angst bereitet. Er findet nur sehr schwer heraus aus seinem Schlaf. Belästigt uns mit seinem Morgenzorn, geschwächt an Augen, Herz und Gliedern. Armer alter Mann. Endlich brennt das Licht hinter der Mauer. Früher haben wir uns oft vorzustellen versucht, wer wohl dort wohnt. Wir haben uns nie einigen können. Jeder hat seine Familie, sein Paar, seinen Einsamen verteidigt. Alles schien uns vertraut. Die Leute, mit denen sie umgingen, ihre wunden Punkte, die Streitigkeiten. Der Alleinstehende und sein Gezänk mit der Haushälterin. Später, als er sie nicht mehr bezahlen konnte, mit der Aufwartefrau. Eine unglaubliche Person, die den Bücherband niederwalzte durch deftige Reden. Irritiert und fasziniert ließ er sich's gefallen. Das war am Anfang. Als wir das Spiel schon lange nicht mehr spielten, habe ich den Wärter gefragt, wer denn dort wohnte. Er wusste es nicht. Gab jedenfalls keine Auskunft. Bei unseren Gängen auf dem Hof haben wir immer auf das Fenster geschaut. Manchmal glaubten wir, jemand zu sehen, aber der war zu weit weg. Man konnte nicht erkennen, ob es ein Mann war, eine Frau, ein Kind oder eine kauernde Katze. Wir haben andere Spiele gespielt. Sie wurden uns alle langweilig. Dass wir überhaupt noch miteinander reden. Wahrscheinlich nur, um das Dröhnen in den Ohren und das Geräusch der Schritte zu übertönen. Seit die Nebenzellen leer sind, reden wir noch mehr. Der Alte erträgt das Schweigen nicht. Auch wenn er das Gegenteil behauptet. Mein Kopf ist dumpf. Es zieht in allen Gliedern. Der Puls beschleunigt sich. Es ist der Wind. Der Abendhimmel deutete auf Föhn. Soll ich dir die Tablette geben? Nein, vielleicht später. Der Arzt besteht darauf. Der Arzt besteht darauf, mich zu erhalten. Damit im Falle einer Wiederaufnahme des Verfahrens auch meine Stimme gehört werden könnte. Da steht dann Aussage gegen Aussage. Und einer, der nichts wissen kann, entscheidet. Was für eine Farce. Noch sind wir nicht so weit. Wären wir es, würde uns die Lächerlichkeit der Angelegenheit wohl kaum bekümmern. Einmal wieder in einem Raum mit Menschen. Mit Richtern. Schaulustigen. Du glaubst doch nicht, dass von den Unsern jemand käme. Wahrscheinlich nicht. Wie leicht ist es, uns zu belügen in Briefen. Wie leicht, ihnen zu glauben. Sie sind von draußen. Versteh das doch. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie das ist. Nicht sehr viel anders als hier auch. Du trägst es in dir, mit dir, vor dir her, baust es erneut draußen um dich. Das Gefängnis, den Kerker, in dem du selbst zur Zelle wirst. Ich weiß, wovon ich spreche. Schließlich habe ich das alles schon einmal mitgemacht. Seit damals taube ich nicht mehr für draußen. Ich habe keine Lust, jemand zur Last zu fallen. Nein, lieber diese Suppe als abhängig von Angehörigen, die mir nie angehörten, denen ich nie angehörte. Wir haben es besser. Auf uns wartet niemand. Du musst verstehen, verzeih, ich kann nicht anders. In Freundschaft und so weiter. Wer weiß, ob wir nicht ganz genauso handeln würden an Ihrer Stelle. Musst du denn immer alles verstehen wollen? Das ist unmenschlicher als jedes Nichtverstehen. Du sprichst dich selbst nur frei in deinem allumfassenden Verzeihen. Stimmt. Schade. Ich hatte gehofft, du würdest sagen, ich hätte Unrecht. Vielleicht hast du. Ich weiß es nicht. Es interessiert mich auch nicht sonderlich. Was interessiert dich denn? Du starrst ins Dunkel, als würdest du auf eine Offenbarung warten. Ich höre auf den Wind. Alles gerät wieder in Bewegung. Bald muss der Mond erscheinen. Man könnte dann den Wolken zusehen, stundenlang. Den Böen, die sich jagen. Meeresgeräusche. Ich stelle mir vor, an einem weiten Strand zu gehen. Sandkörner wirbeln. Rundum bewegtes Gras, das mit dem Wind sich neigt. Nur wir mit unserem sogenannten aufrechten Gang erfinden uns ein unerschütterliches Dasein. das lächerlich ja nicht zu denken ist. So sprach der Philosoph und wartete auf den Schierlingsbecher. Wer ihn nur hätte. Du würdest ihn trinken? Mit Vergnügen. Ich wüsste einen schönen Platz, wo man den Schierling holen könnte. Ich würde ihn nicht trinken. Du? Es käme auf die Stimmung an. Ich müsste mich mit allem einig fühlen. Mit allem, lieber Himmel. Ich müsste zugleich der Ausgebrochene und die Mauer sein. Der Unterschied von Wind und Stein müsste verschwinden. Absage an jeglichen Triumph zugunsten der Balance des Augenblicks. Die allgemeine Ohnmacht also. Die Unmacht aller. Die Utopie haben wir schon einmal durchgespielt und ausgeträumt. Es geht nicht, kann nicht sein. Nur weil es ein Oben und ein Unten gibt, ein Rechts und Links? Mag sein. Der Raum ist schuld. Schaff ihn nur ab. Geht Zeit dazu, dann fügt sich alles wie von selbst. Für uns scheint beides nicht mehr da zu sein. Oder sich so sehr in eins zu verschieben, dass man geradezu von dem erwünschten Zustand sprechen könnte. Was hält die beiden Dummköpfe nur aufrecht? Sie geben auf und hoffen. In stetem Wechsel. Den einen freut der Widerspruch, den anderen der Wind. So halten sie einander am Leben. Was lohnt es sich noch zu streiten? Gewiss, sie sind noch jung. Verglichen mit mir sehr gesund. Erfreuen sich des besten Augenlichts, das sie in letzter Zeit nur schlampig nützen. Anfangs, als uns abwechselnder Koller packte und jeder von uns regelmäßig an diese Tür getrommelt hat, bis sie uns zur Raison gebracht durch einen Schläger, kam mir der Gedanke, wir könnten unsere Lage erleichtern, indem wir alles, auch das Unscheinbarste, genauestens registrierten. Nur so wäre das Überleben unserer Sinne möglich, die sonst aus Mangel an Außenreizen abstumpfen würden. Ich zwang sie, alles, was wir sagten, zu beschreiben. Auch als ich durchaus noch in der Lage war, mir selbst ein Bild zu machen. Als es noch Farben gab, Lichtspiele, Schärfe und Weichheit, Gestirn, Nachtlichter, Taggebeugte, von fern her anzusehen, wie gekrümmte Striche, die über weiße Ebenen wandern, geschoben von dem unsichtbaren Zugriff, der nicht locker lässt, eh alles endet. Sie waren beide wache Schüler, Dummköpfe, aber wach und willig. Seitdem sie mir die Augen ersetzen müssen, ist es anders. Sie scheinen darauf zu achten, mir nicht ernstlich zu widersprechen. Ihr Streit untereinander, ihr fortwährendes Geplänkel, schließt mich aus. So wie der Streit meiner Kinder mich immer ausschloss. Mein Sohn hat nie mit mir gestritten. Das tat er nächtelang mit diesem, seinem Freund. Er konnte nicht begreifen, dass unsere Wege nicht auseinander liefen, dass sie sich kreuzten, dass wir doch letztlich nur das Gleiche wollten. Er war mein Sohn, sprach meine Sprache, nur in anderen Worten. Und ich... Nein, ich sprach wohl seine Sprache nicht. Vielleicht nicht. Wie auch immer, er tat, was ich getan. Aus scheinbar anderen Motiven. Ich ließ ihn in sein Unglück rennen. Glaubte, auch er würde aus Schaden klug Du atmest schwer, du musst jetzt wirklich die Tablette nehmen. Lass mich damit in Ruhe. Wenn ich sie nehme, schlafe ich schlecht und wach nahezu betäubt auf. Das tust du auch ohne die Tablette. Doch wenn du schläfst du gut. Du hast mich nicht gehört, als ich herumlief gestern Nacht. Aber ich. Anfangs war ich ärgerlich, schon drauf und dran, dich anzuzischen. Da fielst du plötzlich in einen seltsamen, wechselhaften Rhythmus, der sich beschleunigend unmerklich überging in hastige Läufe. Präzise ausgeklopft mit Fersen, Spitzen. Ein weiches Stampfen, sich verlangsamend, begleitet von dem Auf und Ab des Windes. Am Ende war ich fasziniert davon, wie du dich in die Schritte fallen ließest, als wären es nicht deine. Als hörtest du etwas, das du nicht anders ausdrücken konntest, als durch das Laufen. Könntest du das wiederholen? Nicht so. Anders vielleicht. Doch ganz bestimmt nur in tiefster Dunkelheit. Was du daran nur findest. Es ist, als würde sich die Schwärze öffnen. Und kehrte um, zurück ins Bodenlose. Zum Urzustand, wo alles umeinander wirbelt, nach Formen sucht, sie noch nicht findet. Alles scheint möglich in dem belebten Schwarz. Das höchstens diesem Rauchgrau zu vergleichen wäre, das heute gegen Abend das Rot in hellen Schwaden überzog. Dahinter stand ein heller Horizont, der eine noch hellere Schicht freigab, der sich in einen anderen Himmel teilte. Es war, als stieße eine Ebene die Tür zur anderen auf. Und diese andere, vom Wind entzweigerissen, zerginge in unendlichen Bewegungen, bis sich das Rot in schweren Flügeln drüber senkte. Das habt ihr mir gar nicht erzählt. Ich war vom Anschauen so sehr eingefangen. Ich wollte diese Augenblicke nicht zerreden. Solche Phänomene sind selten. Ich hörte nur vom Blau. Da du mir nichts davon gesagt hast, liegt der Gedanke nahe, dass du jetzt etwas erfindest. Zumindest maßlos übertreibst. Warum sollte ich einen falschen Himmel erfinden? Vielleicht freut dich der Betrug. Du bist sehr misstrauisch geworden. Zu unserer Entschuldigung wäre zu bemerken, dass du zu dieser Zeit geschlafen hast. Ihr hättet mich wecken können. Der Schlaf am Nachmittag bekommt mir nicht. Er versteht es doch immer wieder, Schuldgefühle zu erzeugen. Kein Mitleid jetzt. So bin ich plötzlich um die Übersicht gebracht. Alles entgleitet mir. Ich habe mich auf Ihre Auskünfte verlassen. Wie aber kann ich Ihnen jetzt noch trauen? Vielleicht wäre es besser gewesen, Sie hätten mich in dem Glauben gelassen, es entginge mir nichts. Auch damals war ich nicht unterrichtet. Von der Reise, der Grenzübertretung der beiden. Die Schüsse, die meinen Sohn trafen, treffen mich heute. Und dieser, der sein Freund war, gibt sie ab an seiner Stelle. Du bist sehr blass, nimm bitte endlich die Tablette. Lass mich, ich möchte schlafen. Was geht nur in ihm vor? Durch seinen Starrsinn bringt er sich in ernstliche Gefahr. Ich bitte dich. Umsonst. Es ist ja Teil des Spiels, dass sich der Alte widersetzt und sich erst langsam überreden lässt. Wenn er das Zeug dann endlich schluckt, benimmt er sich, als täte es nur uns zu gefallen. Was zum Teufel bezweckt er damit? Wir haben versprochen, auf dich zu achten. Gib nach. Wir bitten dich. Lass mich in Ruhe. Ich möchte schlafen. Eigentlich müsste man ihn anbrüllen. Ihn zwingen. Stattdessen zwingt er uns zu schweigen, um seine Ruhe nicht zu stören. Schläft er erst einmal, können wir flüstern. Das weckt ihn nicht. Morgen werde ich ihm sagen, dass ich das nicht noch einmal mit ansehen werde. Hört er da draußen denn niemals auf, um herzugehen? Er kommt mir eingesperrter vor als wir. Der dumpfe Gleichklang seiner Schritte ist erbarmenswert. Was tut so einer? Woran denkt er? Warum ist er gerade hier und nicht dort draußen irgendwo? Was findet er daran, uns zu überwachen? Ich wüsste gerne, wie er aussieht. brauchte nur einmal an die Tür zu hämmern, dann bekämen wir ihn vielleicht zu Gesicht. Aber dann würde der Alte gestört. Es ist nicht festzustellen, ob er schläft. Und wenn er es tut, so muss er schwere Träume haben. Er hat die linke Faust geballt. Die rechte Hand liegt ausgestreckt auf dieser grauen Decke. Der flache Atem und die gespannten Nasenflügel deuten nicht auf Schlaf. Aber da kann man sich irren. Seit Jahren auf engstem Raum zusammengesperrt, sollte man etwas vom anderen erfahren haben. Wenn man mich fragte, wer er ist, ich wüsste keine Antwort. Außer der Aufzählung verschiedener, sich widersprechender Eigenschaften, fiele mir nicht viel ein. Er sieht auf ihn herab wie ein besorgtes Kind, das noch nicht weiß, ob es sich fürchten soll. Auch wenn man ihm gesagt hat, Schlaf sei gut und wichtig, unheimlich bleibt er doch. Nach einer Weile muss man an der Decke zupfen, die Hand berühren. Als ob die Krusten des Schalentieres auseinanderfielen. Und darunter würde das Muster sichtbar. Wie im Gehirn des Hummers. Als Kinder haben wir Fische gefangen in den Bächen, sie später in ein Glas gesetzt. Nach ein paar Tagen starben sie. Als ich die weißen Bäuche sah, die toten Augen, hat es mich gegraust wie nie zuvor. Wie niemals später wieder. Und er hat nicht einmal geschrien. Womit auch? Der Kopf war sofort abgerissen. Er machte keinen Versuch, sich zu retten. Blieb einfach stehen, dicht an der Mauer, während der Explosion. Woher den Sprengsatz hatte, weiß keiner. Ob er das Loch noch gesehen hat, bevor sein Kopf zersprang? Manchmal stelle ich mir vor, man hätte die Mauer nicht ordentlich abgewaschen, darüber gepinselt, über Reste von Hautfetzen und Fleisch, über sein Gehirn, über die Augen, die unter der Schutzschicht durch die Mauer blicken oder zu uns her. Es war der Tag des Aufstands. An alle Zellentüren wurde gehämmert. Wir traten in Hungerstreik, ließen uns prügeln. Sie mussten uns mit Spritzen fertig machen, anders war uns nicht beizukommen. Beim ersten Gang auf den Hof nahmen wir die Mützen ab und einer sang das schöne Lied. Es gab einen Monat Besuchsverbot und keine Post. Danach waren wir willig. Und immer wieder diese Dunkelheit. Die Stunden bis zum Morgen, bis endlich der Schlüsselbund des Wärters klirrt. Jetzt nur der Wind. Wenn nichts geschieht, verlangsamt sich die Zeit. Wir gleichen stehen gebliebenen Uhren. Abwarten, sehen, was kommt. So lange, bis sich unser Warten überholt und nicht mehr aufzuhalten ist. So wie das Abwarten da draußen ein ganzes Land in Schlaf zu hüllen scheint. Vielleicht wird es geweckt nach 100 Jahren durch keinen Kuss. Meinst du, der Alte schläft? Sieht so aus. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er uns zuhört. Was könnte er denn Neues erfahren? Ich fühle mich ja nur beobachtet. Von einem beinahe Blinden? Es scheint, als hätte er noch andere Augen. So wie gewisse Tiere einen Lichtsinn haben, um sich zurechtzufinden. Das stünde ihm zu. Ja, ja. Irgendwas hat sich geändert. Er ist uns böse, weil wir ihm das Himmelsphänomen nicht gönnten. Morgen werden wir es anders machen. Stimmt. Vielleicht ist morgen wieder so ein schöner Himmel. Wenn nicht, so können wir ihn schöner machen. Das wäre doch Betrug. Er hat schon recht. Schließlich ist es ja nicht zu viel verlangt, dass wir ihm ganz genau berichten, was vor sich geht. Denk mal an früher. Wir hätten uns drum gerissen. Ja, ja. Was glaubst du, würden wir wohl tun, wenn wir allein hier wären? Uns belauern und bekämpfen. Einer würde nachgeben. Wahrscheinlich ich. Wahrscheinlich. Ich würde es eine Zeit lang genießen, dich zu beherrschen. Du müsstest dir dann ein Rezept ausdenken, die Situation zu deinen Gunsten zu verändern. Durch pausenloses Hin- und Hergehen, durch dieses immerwährende Schrittkonzert, könntest du mich langsam in Schlaflosigkeit und Wahnsinn treiben, bis ich dich anflehen würde, aufzuhören. Dies wäre ein Mittel. Es gäbe andere. Erspar sie mir. Ich kann die beiden kaum noch verstehen. Ein Dröhnen übertönt die leisen Stimmen. Wie rücksichtsvoll sie sind. Ein Dröhnen wie von Propellern. Wenn der Boden bebt, kurz ehe der Vogel abhebt. Und dann die schräge Erde unter uns. Das ganze sich entfernende Getümmel. Hineingetaucht in Wolkenfelder, aufreißende Nebel, Berge, Schnee, eins in das andere übergehend. Silbriges Grau, die lichteste der Farben, drin eingebettet unsichtbare Linien, die nur der Flieger kennt. Da sind sie wieder, die Klopfzeichen. Sie sind zurückgekehrt. Sie haben sich an uns erinnert. Ja, ja, wir hören euch. Wir hören. Hörst du etwas? Nein. Nichts? Gar nichts? Nichts mehr. Nichts mehr. Wir haben ihm nie gesagt. Auch er hat uns nie gesagt. Keiner hat keinem jemals etwas gesagt. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks.